Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Gesundheit. Mein neuer Klient hieß Tobias Völlmi. Er trug einen Anzug und Schuhe, die teuer aussahen. Dazu eine lederne Aktentasche. Ein Blick auf seine Armbanduhr genügte, um den ersten Eindruck zu bestätigen. Wer sich einen fünfstelligen Betrag um das Handgelenk legte, konnte sich auch einen Maloney leisten. Sagt Ihnen der Name Ignaz Völlmi etwas? Nein, aber es könnte Ihr Vater sein. Falsch. Mein Bruder. Er war nicht ganz unbekannt. Auf welchem Gebiet? Gesundheit. Danke, aber ich habe nicht genießt. Mein Bruder war im Bereich Gesundheit kein Unbekannter. Er war das berühmte Gesundheitswesen. Mein Bruder war der Ansicht, dass man durch gesunde Ernährung und eine positive Einstellung ein Leben ohne Krankheit leben kann. Ach. Er lehnte auch Impfungen ab. Ich war immer neidisch auf ihn. Er war schon als Kind nie krank. Keine Erkältung, nichts. Er konnte nackt im Garten herumspringen, wenn es regnete oder schneite, ganz egal. Ging irgendein Infekt herum, blieb er der Einzige, der nicht angesteckt wurde. Ja, mich hingegen hat alles flachgelegt. Gut, ich habe viele Jahre geraucht. Ich trinke zu viel, esse ungesund und bewege mich nur, wenn es sein muss. Sie müssen Ihren Bruder gehasst haben. So extrem würde ich es nicht ausdrücken. Und jetzt ist er tot und Sie leben noch. Wie ist er umgekommen? Eine mysteriöse Angelegenheit. Sein Auto ist ausgebrannt und er saß am Steuer. Die Polizei geht von einem Unfall aus, aber es gibt keine Bremsspuren, kein Hinweis auf einen Fahrfehler, nichts. Er ist auch nicht in einen Baum geprallt. Das Auto stand in der Nähe eines Parkplatzes auf einer Landstraße. Die Polizei hat den Fall untersucht und nichts Auffälliges gefunden. So ist es. Sie geht davon aus, dass sich mein Bruder nicht aus dem brennenden Auto befreien konnte und erstickt ist. Und ich soll herausfinden, ob nicht doch jemand nachgeholfen hat. Mein Bruder wurde bewundert, aber auch angefeindet. Er hat Bücher geschrieben und damit viel Geld verdient. Der Pharmaindustrie war er ein Dorn im Auge. Ja, ein Motto von ihm war: genießt euer Leben ohne Tabletten. Und damit kann man viel Geld verdienen. Wenn man die richtige Frau an seiner Seite hat. Karl Freiknecht kommt wie ich ebenfalls aus der Kommunikationsbranche. Sie hat die Vermarktung übernommen und ihm auch den Künstlernamen gegeben. Ignaz. Kein Mensch heißt heute noch so. Eigentlich heißt er Peter. Sie mögen die trauernde Witwe nicht besonders. Sie hat aus meinem Bruder eine Art Marke gemacht. Sie dürfte kein Interesse an seinem Tod gehabt haben. Da bin ich mir nicht so sicher. Mir hat er Andeutungen gemacht, dass er sich einen Neustart in einem anderen Land vorstellen könnte. Einen Neustart ohne seine Frau und Managerin. Genau. Es ist schon eine Weile her, als er mir dies gesagt hat. Aber als ich von seinem Tod hörte, habe ich mich sofort wieder daran erinnert. Es ist sicherlich keine schlechte Idee, Karl ein wenig auf den Zahn zu fühlen. Er öffnete seinen Aktenkoffer, holte ein Mäppchen hervor und legte es auf den Schreibtisch. Ich blätterte darin und sah akkurate Listen, Adressen und Telefonnummern sowie Fotos und Zeitungsausschnitte, die vom Leichenfund berichteten und den Verstorbenen würdigten. Im Polizeipräsidium erhoffte ich mir, weitere Informationen zu erhalten. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Seit wir unsere neue App veröffentlicht haben, stehen ständig Taxis vor dem Präsidium. Vermutlich hat Ihr Programmierer bei Uber abgekupfert. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Man kann mit einem Kick melden, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Im Polizeipräsidium gibt es ein großes Problem, und das sind Sie. Die Taxis sind nur ein Hinweis darauf, dass Sie endlich das Weite suchen sollten. Es ist faszinierend, wie Apps die Welt verändern. Auch diese Luftdings mit den Zimmern und Wohnungen. Sie könnten dort Ihr Büro für Übernachtungen anbieten. Wenn ich mir die Besucherinnen aussuchen kann, würde ich das ins Auge fassen. Sie begreifen wieder einmal gar nichts, Maloney. Es geht darum, dass man mit allem, was nur sporadisch gebraucht wird, Geld verdienen kann, wenn man es mit anderen teilt. Autos stehen die meiste Zeit herum. Zimmer sind die meiste Zeit leer, weil die Leute arbeiten oder aus anderen Gründen außer Haus sind. Es gibt andere Leute, die für kurze Zeit ein Zimmer benötigen. Früher gab es für diese Bedürfnisse Stundenhotels. Ach, Sie denken wieder nur an das eine. Und Sie sollten nicht nachdenken, weil sich Ihre Gehirnzellen nicht dafür eignen. Vielleicht sollten Sie im Internet sporadisch das Gehirn anderer Menschen mieten. Ja, wenn Sie es mit Sarkasmus versuchen, Maloney. Steckt meistens eine Leiche dahinter. Hat diese Leiche einen Namen? Ignaz Völmi. Der Gesundheitsapostel, der mit dem Auto verunfallte. Wenn es denn tatsächlich ein Unfall war. Hat die trauernde Witwe Sie mit einer App für ein paar Tage angeheuert? Bei mir gibt es keine App. Ich ermittle auch, wenn es kein Netz hat. Es gibt keinerlei Anzeichen für ein Fremdverschulden. Ignaz Völmi kam mit seinem Wagen von der Straße ab und hatte Pech. Der Wagen ging in Flammen auf. Und er war vermutlich bewusstlos. Das geht schnell, Maloney. Bei Zimmerbränden führt eine Kohlenstoffdioxidmenge von 10% innerhalb von einer Minute zum Tod. Und ein Auto ist viel kleiner als ein Zimmer. Ich habe ein Buch gelesen. Das war zu befürchten. Die wenigsten Menschen kommen durch die Flammen um. Sie sterben durch das Einatmen der giftigen Gase. Trotzdem hätte man seinen Tod genauer untersuchen sollen. Der Fall ist abgeschlossen, Maloney. Nicht für mich. Das ist Zeitverschwendung. Sollen Sie überlegen, wie Sie Ihr Büro im Internet anbieten können? Vielleicht für Nostalgiker oder als Testlabor für Leute, die an einer Stauballergie leiden. Er fand sich unbeschreiblich komisch. Mürrisch verließ ich das Polizeipräsidium und rief Frau Freiknecht an. Zu meiner großen Überraschung hörte sie mir nicht nur zu, sie war sogar bereit, sich mit mir zu treffen. Eine Stunde später stand ich staunend in einer schmucken Villa. Wieso kümmert sich ein Privatdetektiv um den Tod meines Mannes? Weil er dafür bezahlt wird. Aber das bringt doch nichts. Ignaz ist verunfallt. So gesund er gelebt hat, wenn er am Steuer saß, war er eine andere Person. Er war ein Raser. Das nicht, aber er ging Risiken ein. Und er hatte eine Vorliebe für starke Motoren. Mir hat das nie etwas gesagt. Ich benutze ein Auto nur, um von A nach B zu kommen. Es gab Gerüchte, dass er auswandern wollte. Wer erzählt solchen Unsinn? Ja. Ignaz plante ein neues Buch. Ein Leben ohne Arztbesuch. Er war kurz vor dem Abschluss. Jetzt werde ich es fertig schreiben. Wir waren ein tolles Team. Privat und geschäftlich. Das haben wir nie voneinander getrennt. Wir wollten beide den Erfolg. Ihr Mann hat eine Menge Feinde gehabt. Das stimmt. Er hat auch Morddrohungen erhalten, aber die hat er nie ernst genommen. Diese Leute sind doch viel zu feige, hat er gesagt. Ich war mir nicht so sicher. Waren es nur anonyme Drohungen oder gab es auch andere? Einer hat sich nicht versteckt. Aber Ignaz hat ihn ignoriert und irgendwann hörten die Drohungen auf. Wie heißt der Mann? Adam Eschlemann. Er hat auch Leserbriefe geschrieben und Ignaz einen gefährlichen Scharlatan genannt. Und ihm gedroht, ihn zu töten. So weit ist er nicht gegangen. Er wollte Ignaz fertig machen. Er wollte uns finanziell ruinieren. Eschlemann ist Arzt. Ignaz hat einmal im Fernsehen gesagt, dass Ärzte überflüssig werden, wenn sich jeder an seine Gesundheitstipps hält. Das hat Eschlemann wütend gemacht. Immerhin hatte ich jetzt einen Verdächtigen. Adam Eschlemann praktizierte in einem alten Gebäude. Als ich seiner Praxishilfe sagte, dass ich mit ihm sprechen möchte, wies sie mich in das Wartezimmer. Dort verbrachte ich eine Stunde. Zuerst neben einem hustenden Mann und danach neben einer Frau, die sich ständig an den Armen kratzte. Als ich endlich an der Reihe war, empfing mich ein blasser Mann mit auffallend vielen Haaren an den Armen und Händen. Um welches Gebrechen geht es? Ich bin gesund und munter. Der Praxisassistentin haben Sie gesagt, dass Sie ein Gebrechen haben? Ich habe ihr gesagt, dass ich mit Ihnen sprechen möchte. Über Ignaz Völmi. Sind Sie von der Presse? Ich bin Privatdetektiv. Ich habe mit seinem Tod nichts zu tun. Sie haben ihm mehrfach gedroht. Ich habe ihn nicht gemocht, das stimmt. Seine Behauptungen waren verheerend. Dass man mit einer gesunden Lebensweise nicht krank wird. Er hat alles abgelehnt, Impfungen, Medikamente. Ich hatte Patienten, die wegen ihm viel zu spät zu mir gekommen sind. Man kann noch so gesund leben. Vor Krankheiten ist niemand gefeit. Zudem spielt die genetische Veranlagung eine entscheidende Rolle. Sein Tod muss sie gefreut haben. Also ich hätte ihn lieber im Gefängnis gesehen. Aber in diesem Land darf sich jeder als Gesundheitsapostel oder Heiler aufspielen. Hatten Sie persönlichen Kontakt zu ihm? Nein. Bis auf eine zufällige Begegnung eine Woche vor seinem Tod. Es war seltsam. Er wirkte bedrückt und, ja, irgendwie, wie soll ich es sagen, er wirkte krank. Ein Arzt hat ein Auge dafür. Ich war so verwirrt, dass ich ihn nicht darauf ansprach. Ich fragte ihn nach dem Ort dieser seltsamen Begegnung und schrieb mir die Straße auf. In meinem Büro stellte ich fest, dass sich Eschlimann und Völmi zufällig vor einem Haus getroffen hatten, in dem es vor Arztpraxen nur so wimmelte. Mein Klient gönnte sich eine Zigarre. Sein Büro war eingenebelt und ich fühlte mich wie in einem Film aus dem vergangenen Jahrhundert. Es dauerte eine Weile, bis ich ihn wieder sehen konnte. Das Ganze erinnerte an ein Fußballspiel mit Fans, die ständig Rauchpetarden zündeten. Meine Mitarbeiter haben durchgesetzt, dass im ganzen Haus ein Rauchverbot gilt. Die einzige Ausnahme ist mein Büro. Für Besprechungen muss ich in einen Nebenraum. Vor allem die jüngeren Angestellten sind ziemlich empfindlich. Damit wären wir beim Thema. Sie glauben ernsthaft, dass mein Bruder krank war? So etwas kann doch jedem passieren. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Es passte einfach nicht zu ihm. Er war der Typ, der bis ans Lebensende gesund bleibt, ohne dass er etwas dafür kann. Genau das habe ich ihm übel genommen, dass er so tat, als könnten das alle erreichen, wenn sie seine Bücher kauften und so lebten wie er. Nehmen wir einmal an, dass er tatsächlich erkrankte. Was hätte das bedeutet? Ja, für ihn wäre eine Welt zusammengebrochen. Nicht nur für ihn, auch für alle seine Anhänger. Worauf wollen Sie hinaus? Bis jetzt gibt es zwei Theorien für seinen Tod. Ein Unfall oder ein Mord. Jetzt kommt eine neue hinzu. Selbstmord? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn herausgekommen wäre, dass er ernsthaft erkrankt ist, hätte er seine Existenzgrundlage verloren. Und vermutlich auch seine Frau. Er hätte es ihr gesagt. Da bin ich mir sicher. Auch wenn ich sie nicht mag, so bin ich sicher, dass er sie liebte. Wem hätte er sich sonst noch anvertraut? Mir nicht. Vielleicht einer guten Freundin. Wenn er denn eine hatte. Wenn erfolgreiche Männer darüber reden, irgendwo neu anzufangen, dann gibt es meist nur einen triftigen Grund. Eine Geliebte? Aber wer könnte das sein? Ich tippe auf jemanden in seinem engeren Umfeld. Vielleicht eine Mitarbeiterin. Noelle? Wer ist Noelle? Eine Fotografin. Sie hat für meinen Bruder die Fotos für die sozialen Medien geknipst. Ich werde mit ihr reden. Ja, weshalb lachen Sie? Wenn er tatsächlich eine Geliebte hatte, noch dazu eine, die Zigaretten raucht, dann würde ihn das im Nachhinein viel sympathischer machen. Die rauchende Fotografin hieß Noelle Barras und sie hatte so viele Aufträge, dass ich keine Chance hatte, sie auf einen Drink einzuladen. Stattdessen trafen wir uns bei einem Fotoshooting in der Innenstadt. Ich sprach sie sogleich auf Ignaz Völmi an. Er hasste diesen Namen. Ignaz. Weshalb verzichtete er nicht darauf? Weil seine Frau fand, dass Peter zu banal ist. Vermutlich hatte sie damit recht. Ach was, es gibt genügend Beispiele von Männern, die auch als Peter Erfolg hatten. Sie haben ihn Peter genannt. Ja, was wollen Sie von mir? Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Was spielt das jetzt noch für eine Rolle, jetzt wo er tot ist? Sie waren seine Geliebte. Ach, was für ein Scheißwort. Wir hatten was zusammen. Seine Frau war ja eher aus Porzellan. Und sie durfte er richtig anfassen. Wir hatten unseren Spaß. Mehr nicht. Was erwarten Sie? Dass ich jetzt heulend zusammenbreche? Ich fand ihn einen Heuchler und habe ihm das auch gesagt. All dieser Mist mit der Gesundheit. Ich habe ihm gesagt, dass er damit aufhören soll. Ich habe doch gesehen, dass etwas nicht mit ihm stimmt. Aber er hat so getan, als sei alles in Ordnung. Was stimmte denn nicht mit ihm? Es war ihm oft schwindelig. Manchmal hat er kein Gefühl in einer Hand oder einem Fuß. Und sein Gemüt hat sich auch verändert. Ich meine, er war immer aufgestellt, so ein Machertyp. Und dann saß er manchmal minutenlang da und war praktisch nicht ansprechbar. Ich sagte ihm, dass er zum Arzt muss, aber das war für ihn keine Option. Das könnte alles Mögliche gewesen sein. Das war was Ernstes, das habe ich gespürt. Er wollte mich plötzlich nicht mehr so oft sehen und vor allem wollte er nicht mehr quatschen. Das gehört für mich dazu. Mit Typen, die nicht mit mir quatschen, gehe ich nicht ins Bett. Es war verdammt gut mit ihm. Aber die letzten Wochen, da war er wie ausgewechselt. Glauben Sie an die Unfallversion? Ist doch egal. Kann sein, dass ihm alles scheißegal geworden war. Vielleicht war er bei einem Arzt und der hat ihm die Augen geöffnet. Ich fühlte mich nach dem Gespräch ganz gut. Dennoch ging ich zum Arzt. Diesmal dauerte es nur eine halbe Stunde, bis ich an der Reihe war. Dr. Eschlimann schien sich nicht an mich zu erinnern. Wie geht es Ihrer Schulter? Der geht es prächtig, schon seit einer Ewigkeit. Aber ich bin wegen etwas anderem hier. Ignaz Völlmi. Ach so, jetzt erinnere ich mich. Ist ja auch schon so lange her. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Muss mich dieser Mensch über seinen Tod hinaus verfolgen? Es reicht doch schon, dass seine Bücher jetzt prominent in allen Buchhandlungen aufliegen. Dieser Scharlatan ist durch seinen Tod noch berühmter geworden. Das ist das Popstar-Phänomen. Seine Frau wird alles daran setzen, ihn und seine Ideen noch mehr zu vermarkten. Ignaz Völlmi war vielleicht krank. Schwindel, Unwohlsein, er hatte manchmal kein Gefühl mehr in einer Hand oder einem Fuß. No. Es gibt eine Menge Krankheitsbilder, auf die diese Symptome zutreffen. Ganz harmlose und weniger harmlose. Beginnen wir bei den weniger harmlosen. Ich mache keine Ferndiagnosen. Leider kann ich die Leiche nicht in Ihre Praxis bringen. Wie ich gelesen habe, gab es bereits eine Urnenbeisetzung. Selbst wenn er krank war, wird das nie jemand erfahren. Außer er ging zu einem Arzt. Wenn es ein guter Arzt ist, dann wird er schweigen. Sogar ich würde das, selbst wenn es Völlmi gewesen wäre. Die ärztliche Schweigepflicht ist ein wichtiges Gut. Dann hoffen wir mal darauf, dass es ein nicht so guter Arzt ist. Ich verstehe nicht, was Sie von mir wollen. Als ich zurück in mein Büro fuhr, klingelte mein Handy. Es kommt selten vor, dass ich einen Anruf der Polizei erhalte. Und meist hat das nichts Gutes zu verheißen. Erst recht nicht, wenn man mich auffordert, umgehend auf dem Polizeipräsidium zu erscheinen. Es gibt Neuigkeiten, Maloney. Wir haben einen Videochip erhalten. Er wurde mit einer Dashcam aufgenommen. Sind das die kleinen Kameras, mit denen man eine Autofahrt filmen kann? Genau, Maloney. Sie starten in der Regel, wenn man das Auto anlässt. Was ist auf der Aufnahme zu sehen? Eine tätliche Auseinandersetzung. Der Clip wurde uns anonym zugespielt. Kann ich den Clip sehen? Nein, Maloney. Er gilt als Beweismittel, aber ich kann Ihnen einen Videoprint zeigen. Aha, ja. Wer ist die Frau, die einen Stinkefinger zeigt? Wer? Ach so, das ist ein anderes Foto. Hier, sehen Sie. Aha, ja. Zwei Männer, die sich offenbar nachts auf einem Parkplatz prügeln. Der Wagen, an dem diese Kamera befestigt war, fuhr um die Kurve. Und für einen kurzen Augenblick erkennt man im Scheinwerferlicht das Autokennzeichen. Es ist der Wagen von Ignaz Völlmi. Der angeblich bei einem Verkehrsunfall gestorben ist. Keine 200 Meter von dieser Stelle hat man das ausgebrannte Wrack und seine Leiche gefunden. Wir haben das bereits überprüft. Ignaz Völlmi ist ermordet worden. Es sieht ganz danach aus. Da Sie mit Personen aus dem Umfeld des Opfers gesprochen haben, könnte es sein, dass Sie den Täter kennen, Maloney. Jung, kräftig und ein auffälliges Tattoo am Hals. Das Klischee eines Gewalttäters. Ich habe den Mann noch nie gesehen. Wir werden morgen die Medien einschalten. Das wird für einiges Aufsehen sorgen. Schließlich war das Opfer ein beliebter Gast in Talkshows. Die ich mir glücklicherweise nicht anschaue. Wird das Video morgen früh oder im Verlauf des Tages veröffentlicht? Das wissen wir noch nicht. Zuerst müssen wir abklären, ob wir die Aufnahmen veröffentlichen dürfen. Dann habe ich ja noch ein wenig Zeit, um den Fall zu lösen, bevor Sie wieder alles durcheinander bringen. Wir halten uns auf dem Laufenden, Maloney. Wenn es unbedingt sein muss. Ich glaube zwar nicht, dass Sie tatsächlich fündig werden, aber für einmal hätte ich nichts dagegen einzuwenden. Wenn Sie derart freundlich grinsen, steckt garantiert etwas Bösartiges dahinter. Och, das Video wurde uns schon vor einer Woche zugespielt. Und Sie befürchten, dass das publik wird und alle erfahren, wie lausig bei der örtlichen Mordkommission gearbeitet wird. Ein winziger Fehler, der einem Beamten unterlaufen ist. Er hat den Clip unter einem falschen Stichwort abgelegt. Und dieses Stichwort hat die Prioritätsstufe 12. Und die wird erst nach einer Woche bearbeitet. Dann, wenn die Stufen 1 bis 11 alle bearbeitet worden sind. Sie sollten den Beamten unter dem Stichwort unfähig ablegen. Wie auch immer, wir gehen neu von einem Tötungsdelikt aus. Ignaz Völlmi wurde ermordet. Mein Klient war sprachlos, als ich ihm die Neuigkeiten telefonisch mitteilte. Sein Gefühl hatte ihn nicht getrügt und ich überlegte mir, weshalb es auf einer Landstraße mitten in der Nacht zu einer Schlägerei mit tödlichem Ausgang gekommen war. Mein Klient betrachtete den Videoprint lange und schüttelte immer wieder den Kopf. Er begann damit, Anekdoten aus der gemeinsamen Jugend zu erzählen, was mich nicht sonderlich beeindruckte. Doch als er auf einen speziellen Wesenszug seines Bruders zu sprechen kam, hörte ich aufmerksam zu. Er ist allen Konflikten immer aus dem Weg gegangen. Nie hat er sich geprügelt, nie hat er sich richtig gestritten. Das, was ich auf diesem Foto sehe, das entspricht überhaupt nicht meinem Bruder. Menschen verändern sich mit den Jahren. Das mag sein. Aber dass er sich mit so einem Typen geprügelt hat, ist für mich unvorstellbar. Er wäre weggerannt, er hätte sich nie darauf eingelassen. Es könnte ein Überfall gewesen sein. Wenn es tatsächlich ein Überfall war, wo ist die Waffe? Kein Mensch überfällt jemanden, ohne eine Waffe dabei zu haben. Ihr Bruder könnte ihm die Waffe aus der Hand geschlagen haben. Ich hätte das vielleicht getan. Aber er? Nein, er war viel zu feige, um sich mit jemandem zu prügeln. Schauen Sie sich den Typen an. Er sieht aus wie ein Kampfsportler. Gegen den steigt man nicht freiwillig in den Ring. Irgendetwas stimmt da nicht. Sie glauben, dass das Video manipuliert wurde? Das kann ich nicht beurteilen, da kenne ich mich zu wenig gut aus. Haben Sie das Foto seiner Frau gezeigt? Noch nicht. Es wäre interessant, Ihre Reaktion zu sehen. Sie hat ihn ebenfalls in- und auswendig gekannt. Es gibt noch jemanden, der ihn gut gekannt hat. Er hatte eine Geliebte. Tatsächlich? Ja. Diese Fotografin? So etwas Ungesundes hätte ich ihm wirklich nicht zugetraut. Was ist an einer Geliebten ungesund? Ich meine das nicht wörtlich. Es passte einfach nicht zu seinem Lebensstil. Die Fotografin war auch an diesem Tag sehr beschäftigt. Und ich musste an einen kleinen See fahren. Dort fotografierte sie eine Entenfamilie. Ich hörte sie fluchen, weil sich die Enten nicht wie Models benahmen und offenbar auch auf ihre Bestechungsversuche mit Nahrung nicht so reagierten, wie sie sich das vorgestellt hatte. Während einer kurzen Pause zeigte ich ihr das Foto aus dem Videoclip. Den Typen kenne ich. Er arbeitet als Bodyguard. Das ist krass. Weshalb prügelt er sich mit Peter? Wer hat das aufgenommen? Eine Kamera in einem Auto, das zufällig zur richtigen Zeit am Tatort vorbeifuhr. Am Tatort? Ja. Das ist der Ort, an dem er starb? Und auf dem Foto sieht man den Mann, der ihn ermordet hat. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Dieser Typ war sein Bodyguard. Er hatte einen Bodyguard. Seine Frau bestand darauf. Es war lästig, weil wir uns kaum noch berühren konnten. Er war eine Zeit lang auf Schritt und Tritt bei ihm. Er fand das übertrieben, aber seine Frau wollte das so. Weil er Morddrohungen erhalten hatte. Ja, hat das nie ernst genommen. Sie aber wollte, dass jemand auf ihn aufpasst. Vielleicht hat er sich mit seinem Bodyguard geprügelt, weil er ihm zu aufdringlich wurde. Das war nur während der Lesetour und bei seinen Auftritten im Fernsehen. 3 Wochen lang. Danach hatte er keinen Bodyguard mehr. Dieses Video wurde in der Nacht, als er starb, aufgenommen. Weshalb sollte er sich mit dem Typen treffen? Vielleicht hatte der Bodyguard diesmal einen ganz anderen Auftrag. Was? Ihn zu töten? Diese Hexe. Hatte sie herausgefunden, dass er etwas mit mir hatte. Möglich. Vielleicht aber hatte sie etwas ganz anderes herausgefunden. Was denn? Er hatte doch nicht etwa noch eine andere Geliebte. Sie sah mich entgeistert an. Ihr nächster Blick galt ihrer Uhr. Fluchend wandte sie sich wieder der Entenfamilie zu. Mir ging es nicht viel besser, musste ich doch eine ziemlich lahme Ente davon überzeugen, mir bei einer Befragung Gesellschaft zu leisten. Was ist los? Ich verstehe nicht, weshalb Sie zusammen mit diesem Polizisten zu mir kommen. Es gibt Neuigkeiten, Frau Falknecht. Wir haben ein Video. Leider wurde der Clip unter der 12. Priorität abgelegt, aber jetzt ist er an erster Stelle. Das soll jemand verstehen. Ich kann es Ihnen übersetzen. Es gibt ein Video aus der Tatnacht. Ein Video? Das war die falsche Frage. Die richtige müsste lauten, die Tatnacht? Sehr gut, Maloney. Das könnte von mir sein. Sie haben doch nicht heimlich ein Buch gelesen. Ich kapiere das nicht. Was wollen Sie von mir? Ich sagte Tatnacht. Ja, das habe ich verstanden. Bis jetzt war es die Unfallnacht. Sie verwirren mich. Ihr Mann ist ermordet worden. Was? Ja. Ermordet? Sie sollten einen gratis Hörtest machen lassen, Frau Freiknecht. Ich habe auch einen gemacht und dabei erfahren, dass mein Gehör noch ausgezeichnet funktioniert. Das liegt daran, weil ich nie an Kopfhörern war und auch keine Rockkonzerte trug. Ich verstehe diesen Mann nicht. Das geht allen so. Leider gibt es ohne ihn keinen abgeschlossenen Fall. Er ist sozusagen das Häkchen unter dem Protokoll. Es hat keinen Sinn zu leugnen. Gestehen Sie den Mord, damit ich Sie verhaften kann. Auf der Stelle. Ich habe meinen Mann nicht getötet. Das wissen wir. Sie haben jemanden damit beauftragt. Moment. Schön ruhig. Es ist alles ganz anders. Sie will Zeit schinden. Das ist eine Taktik, die wir kennen. Das ist keine Taktik. Hören Sie mir einfach zu. Ah, meinetwegen. Ignaz war beim Arzt. Die Diagnose war niederschmetternd. Er litt an einer sehr seltenen Nervenkrankheit. Keine Chance auf Heilung. Und eine Lebenserwartung von wenigen Jahren. Eine doppelte Katastrophe. Für ihn persönlich und für seine Philosophie, mit der er eine Menge Geld verdiente. Gesund sterben ohne Ärzte. Ich habe das Buch gelesen. Es heißt gesund leben ohne Ärzte. Ist doch egal. Geschehen Sie jetzt endlich den Mord. Es war kein Mord im engeren Sinn. Er wollte es so. Er wollte ermordet werden? Ich habe es für ihn arrangiert. Auf dem Video ist zu sehen, wie er sich mit seinem ehemaligen Bodyguard prügelt. Es sieht nicht so aus, als würde er sich widerstandslos töten lassen. Dann muss etwas schiefgelaufen sein. Vielleicht hat er es sich im letzten Moment anders überlegt. Sie wollen uns ernsthaft erzählen, dass er einverstanden war, dass Sie ihm einen Killer besorgten? Er hätte so oder so nicht mehr lange gelebt. Eine seltsame Art, sich umzubringen. Ja, wir haben das so abgesprochen. Es musste wie ein Unfall aussehen. Wo ist der Mann, der ihn getötet hat? Ja, ich weiß es nicht. Sie lügen! Das sehe ich. Also, ich sage jetzt nichts mehr. Ich glaube, dass er ahnungslos war. Sie haben für sich entschieden, dass er sterben sollte. Sie allein haben sich diesen inszenierten Unfall ausgedacht. Die verbrannte Leiche. All das nur, weil niemand erfahren sollte, dass er krank war. Weil das ihren Businessplan zerstört hätte. Welcher Businessplan, Maloney? Das nächste Buch war so gut wie fertig. Mit dem sinnigen Titel »Ein Leben ohne Arztbesuch«. Das Buch erscheint in einem Monat. Kein Mensch wird es kaufen, wenn publik wird, dass Ignaz Völmi kurz vor seinem Tod bei einem Arzt war. Ich habe das Buch ein wenig umgeschrieben. Jetzt heißt es »Ein Leben ohne Grippe«. Ignaz hatte nie eine Grippe. Ich kenne ein anderes Buch. Es heißt »Ein Leben in der Zelle«. Sie sollen es lesen. Es ist ganz hilfreich, wenn man genau das vor sich hat. Kein Gericht wird mich für einen Mord verurteilen, der keiner war. Ich nenne es Barmherzigkeit. Der Polizei gelang es, 2 Wochen später den ehemaligen Bodyguard ausfindig zu machen und zu verhaften. Er erklärte sich bereit, gegen Frau Freiknecht auszusagen. So geht das! Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Gesundheit.